E. Übung 24. Informationen zur Person. 24a. Bitte hören Sie und schreiben Sie. Guten Tag, ich heiße Theo. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und habe keine Kinder. Ich komme aus Griechenland, aus Athen. Ich bin Koch von Beruf und arbeite in einem Restaurant. Hallo, mein Name ist Jasmin. Ich bin 25 Jahre alt, ledig und komme aus dem Iran. Ich bin Studentin. Meine Familie wohnt in Teheran. Guten Morgen. Ich heiße Katharina Müller. Bin verheiratet und habe 2 Kinder. Mein Sohn ist 3 Jahre alt und meine Tochter ist 5 Jahre alt. Mein Mann ist Polizist von Beruf und ich bin Informatikerin. Wir haben einen Hund und wohnen in Düsseldorf.